Petrosino wurde einer der ersten italienischen Polizisten des NYPD, das 1883 noch überwiegend irisch besetzt war, ergänzt durch eine Handvoll Deutsche und Juden. Seine Anstellung war zugleich ein Meilenstein für alle Italoamerikaner, die nur mühsam einen Fuß in die Tür zum Herrschaftsgefüge ihrer neuen Heimat bekamen. Falls Petrosino aber glaubte, sein Durchbruch würde von seinen Landsleuten gefeiert, falls er dachte, die Marke mit der Nummer 285 brächte ihm den Jubel der Neapolitaner und Sizilianer der Mulberry Street ein, sollte er bitter enttäuscht werden. An seinem ersten Arbeitstag verließ der frischgebackene Polizist die Mietskaserne in Little Italy, in der sich seine Wohnung befand, gekleidet in blaue Wolle und mit rundem Filzhelm, einen Knüppel aus Rubinienholz in einer Lederschlaufe an der Hüfte. An der neuen Kleidung war ihm seine Neuerfindung als Amerikaner deutlich anzusehen. Schon auf den ersten Schritten riefen ihm die Italiener nach. Keine Glückwünsche allerdings, sondern Beleidigungen und Schimpfwörter. Straßenhändler riefen bei seinem Anblick »frische Petersilie«, auf Sizilianisch bedeutet Petrosino Petersilie, um Verbrecher vor dem nahenden Polizisten zu warnen. Es dauerte nicht lange, da fand Petrosino in der Post die ersten Morddrohungen. In der sonnenverbrannten Heimat dieser Menschen, das war Petrosino zweifellos bewusst, galt jeder Uniformträger als Feind. »Der Staat ist ein gewaltiges, leibhaftiges Ungeheuer«, schrieb ein Beamter im sizilianischen Partenico 1885, »vom Amtsdiener bis hinauf zu jenem privilegierten Wesen, das sich König nennt. Es begehrt alles, stiehlt unverhohlen, verfügt über Person und Eigentum zum Vorteil der wenigen, weil es von Schergen und Bajonetten unterstützt wird. Selbst die Kirche verachtete Gesetzeshüter. In den zwischen 1477 und 1533 veröffentlichten Taxae Cancellariae et Poenitentiae Romanae sprach der Erzbischof von Palermo alle von ihren Sünden frei, die einen Meineid bei Gericht geleistet hatten, einschließlich derer, die Richter bestochen oder anderweitig die Justiz behindert hatten, sofern der Angeklagte dadurch freikam. Verbrecher konnten sich durch Almosen an ihre Pfarrgemeinde freikaufen und gemäß dieser speziellen Auslegung des Kirchenrechts sogar ihr Diebesgut behalten. Doch der Biro, der Polizist, der war ein stinkendes Stück Aas.